Ich grüße dich im Schatten dieser uralten Berge. Halten wir die Zeit für einen Moment an, um gemeinsam der Stille dieses Ortes zu lauschen. Nimm eine bequeme Haltung ein. Wenn du magst, schließe deine Augen oder lasse deinen Blick über diese majestätische Landschaft schweifen. Vor dir ragen graue Massen empor, geschmückt mit smaragdgrünem Moos, Hüter der Frische der Gipfel. Dieser Fels ist so alt wie die Erde selbst. Du wirst nun die Geschichte von Ereignissen hören, die genau hier zum Leben erwachten. Auf diesem schmalen Streifen Land, fest umschlungen von Stein und dem Flusslauf des Wassers. Diese Legende ist 1500 Jahre alt, doch ihre Wurzeln reichen tief in die Anfänge der Zeit. Begeben wir uns in eine ferne Vergangenheit, lange vor den Mauern des Klosters, vor den ersten Schritten der römischen Legionäre. Die Kelten nannten dieses Vorgebirge mit einem kurzen Wort: Tarn, ein spitzer Gipfel, der die Wolken durchbricht. Für sie war dieser Fels die Verkörperung einer höheren Macht. Die Wand erhebt sich dort, wo sich die Schlucht verengt und natürliche Steintore bildet. Hier wird der Weg von Norden nach Süden zu einem dünnen Faden. Diesen Durchgang zu durchschreiten bedeutete, den Willen der Natur zu bezwingen. Die alten Völker sahen hier einen Punkt des Gleichgewichts, einen Ort des Übergangs zwischen den Welten. Hier erklingt die Stimme des Wassers mit Autorität. Der Wind singt anders. In völliger Reglosigkeit lassen sich Klänge erfassen, die dem Ohr im Getümmel des Alltags verborgen bleiben. Die Menschen brachten Opfergaben dar. Sie vertrauten dem Wasser Münzen und Schmuck an, als Zeichen ihrer Ehrfurcht vor dem lebendigen Geist dieser Wende. Die Epoche Roms sah in diesem engen Durchlass einen strategischen Knotenpunkt. Hier zeichnete sich der Weg ab, der das Herz des Reiches mit den germanischen Landen verband. Die Römer errichteten hier ein Heiligtum, gewidmet Merkur, Schutzherr der Reisenden, Gott der Schwellen, jener, der die Seelen über die Grenzen führt. Sie spürten dieselbe Kraft wie die Kelten. Dieser Ort ist ein wahres Zentrum der Begegnung von Schicksalen. Wir schreiben das Jahr 286. Durch den engen Durchpass zieht die Thebaische Legion. 6000 Krieger, die Elite der Armee, erfahrene Meister des Kampfes. In ihren Herzen brannte ein Feuer, das die Herrscher Roms übersehen hatten. Diese Soldaten waren Christen. Der Glaube war ihr Anker. Ihre Anführer, Mauritius, Exuperius und Candidus, waren die geistigen Führer ihrer Männer. Maximian befahl der Truppe, hier in Agaunum zu lagern. Sein Wille war hart, den alten Idolen zu opfern und die Ausrottung ihrer Glaubensbrüder zu schwören. 6000 Männer erstarrt in diesem begrenzten Raum. Auf der einen Seite der Befehl des Herrschers, auf der anderen die Treue zu ihrer Seele. Mauritius wählte die Loyalität. Seine Worte erklangen mit Ruhe. Er drückte eine feste Ablehnung aus. Wir leisteten dir den Eid als Kaiser, doch es existiert ein Gelübde, früher abgelegt, das wir bis zum Ende bewahren. Maximian befahl die Dezimierung. Die Krieger blieben unerschütterlich. An jenem Tag ging die gesamte Legion zugrunde. Hier, unter diesem Vorgebirge, am Ufer des Flusses, dessen Murmeln du in diesem Augenblick hörst. Die Nachricht von dieser Tat verbreitete sich überall. Es war der Triumph des Geistes über den Stahl. Der Ort des Schmerzes wurde zu einem Symbol des Mutes. Im Jahr 515 errichtete man eine Basilika am Fuße der Berge, das Fundament der heutigen Abtei. Die Mauern des Gebäudes verschmolzen mit dem Stein. König Sigismund führte dort das ewige Lobgebet ein. Tag und Nacht erklingen hier die Psalmen und bewahren die Erinnerung durch die Zeitalter. 1500 Jahre des Gebets. Jeder Reisende spürt den besonderen Einfluss dieser Orte. Hier verengt sich der Weg. Der Fels und das Wasser setzen ihre Bedingungen. Und an diesem Punkt der Entscheidung begegnet der Mensch sich selbst. Vielleicht bewahren die Steine das Echo der Millionen Menschen, die diesen Boden vor dir betraten. Dieser Augenblick der Stille ist dein persönliches Geschenk. Betrachte den Steilhang. Er erinnert sich an das keltische Kind, an den müden Soldaten, an den letzten Atemzug von Mauritius. Er spürt die Wärme der Hände, die hier Ruhe suchten. Und nun blickt dieser ewige Zeuge dich an. Sei einfach gegenwärtig. Lausche deiner inneren Stimme. Denke an die Last, die du in diesem Moment durch deine eigenen Engpässe trägst. Bewahre die Antwort in dir. Spüre die Schwere dieser Bürde. Und nun stelle dir vor, wie du sie an deiner Seite ablegst, auf der warmen Erde, so wie es jene taten, die lange vor uns hierher kamen.